Abschnitt 5 aus 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Die Gutsherren von Reigate, Teil 1. Im Frühling 1887 hatte mein Freund Sherlock Holmes derartige Anstrengungen durchgemacht, dass es geraumer Zeit bedurfte, ehe er wieder zu Kräften kommen konnte. Es handelte sich damals um die Riesenpläne des Barons Maupertuis und die verwickelte Angelegenheit der Holland-Sumatra-Gesellschaft, bei der jedoch politische und finanzielle Rücksichten eine zu bedeutende Rolle spielten, als dass sie sich zur Aufnahme in diese Sammlung eignete. Die Umstände brachten es aber mit sich, dass Holmes infolgedessen mit einem eigentümlichen Problem in Berührung kam, das ihm Gelegenheit gab, im Kampf gegen das Verbrechen, den er sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, eine ganz neue Waffe in Anwendung zu bringen. Es war, wie ich aus meinem Notizbuch weiß, am 14. April, als ich durch eine Depesche aus Lyon die Nachricht erhielt, Holmes liege im Hotel Dulon krank danieder. Ich reiste sofort ab und stand schon 24 Stunden später an seinem Lager, wo ich mich glücklicherweise sogleich überzeugen konnte, dass die Symptome der Krankheit nicht allzu gefährlich waren. Selbst seine eiserne Konstitution vermochte die Last nicht auszuhalten, die er sich seit Monaten aufbürdete. Während dieser Zeit hatte er seine Nachforschungen unablässig betrieben, täglich mindestens 15 Stunden gearbeitet und sich oft, wie er mir versicherte, 5 Tage hintereinander ausschließlich der ihm gestellten Aufgabe gewidmet. Der großartige Erfolg seiner Bemühungen konnte die Folgen einer so furchtbaren Überanstrengung nicht von ihm abwenden. Während ganz Europa vom Ruhm seines Namens widerhallte und er von allen Seiten mit Dankschreiben und Glückwunschdepeschen überschüttet wurde, fand ich ihn in einem Zustand tiefster Niedergeschlagenheit. Was die Polizei dreier Länder vergebens versuchte, war ihm gelungen. Er hatte dem vollendetesten Schwindler von ganz Europa in die Karten gesehen und ihm das Handwerk gelegt. Aber nicht einmal dies Bewusstsein vermochte ihn aus seiner völligen Erschlaffung aufzurütteln. Schon nach 3 Tagen langten wir zusammen wieder in der Baker Street an, aber bald stellte sich heraus, dass Holmes dringend eine Luftveränderung brauchte. Und auch für mich hatte der Gedanke, eine Woche im Frühling auf dem Lande zuzubringen, großen Reiz. Mein alter Freund, Oberst Hayter, dem ich in Afghanistan ärztlichen Beistand geleistet, wohnte seit einiger Zeit in der Nähe von Reigate in Surrey und forderte mich wiederholt auf, ihn doch einmal in seinem Landhaus zu besuchen. Noch kürzlich hatte er geäußert, er würde auch meinen Freund, falls er mich begleiten wollte, sehr gern als Gast bei sich empfangen. Es bedurfte zuerst einiger Überredungskünste, aber als Holmes erfuhr, es sei eine Junggesellenwirtschaft und er könne dort völlige Freiheit haben, ging er auf meine Pläne ein. Etwa eine Woche nach unserer Rückkehr aus Lyon befanden wir uns bereits unter Hayters gastlichem Dach. Der Oberst war ein wackerer alter Krieger, der viel von der Welt gesehen hatte, und meine Erwartung, dass Holmes und er allerlei gemeinsame Anknüpfungspunkte finden würden, ging rasch in Erfüllung. Am Abend unserer Ankunft saßen wir nach Tische in des Obersten Bibliothek. Holmes lag auf dem Sofa ausgestreckt, während ich mit Hayter die Waffensammlung in seinem Gewehrschrank musterte. »Es wird gut sein«, sagte er plötzlich, »wenn ich eine von diesen Pistolen mit in mein Schlafzimmer hinaufnehme, zum Schutz gegen einen etwaigen Überfall.« »Einen Überfall?« »Ja, wir sind kürzlich hier in nicht geringe Aufregung versetzt worden. Bei dem alten Akten, einem der größten Grundbesitzer der Grafschaft, hat man letzten Montag eingebrochen. Vielen Schaden haben die Diebe nicht angerichtet, aber die Polizei ist ihrer noch nicht habhaft geworden.« »Hat man keinen Verdacht?« fragte Holmes mit bedeutsamen Augenzwinkern. »Bis jetzt nicht«, versetzte der Oberst. »Die Sache ist zu geringfügig und verdient Ihre Aufmerksamkeit nicht, Herr Holmes, nach dem großen internationalen Werk, das Sie vollbracht haben. Es handelt sich nur um ein ganz gewöhnliches Verbrechen. Oh, bitte sehr, sagte Holmes bescheiden. Und doch freute ihn die Anerkennung, denn er lächelte befriedigt. Hat denn der Fall gar kein besonderes Interesse? Ich glaube kaum. Die Diebe durchsuchten die Bibliothek, fanden aber wenig, was sich der Mühe verlohnte. Sie haben das Unterste zu Oberst gekehrt, sämtliche Schubladen aufgebrochen und die Schränke durchwühlt, schließlich aber nur ein Band von Popes Homer, zwei plattierte Leuchter, einen elfenbeinernen Briefbeschwerer, einen kleinen in Holz gefassten Barometer und eine Rolle Bindfaden mitgenommen. Was für eine merkwürdige Auswahl, rief ich. Die Kerle haben offenbar das erste Beste zusammengerafft, was ihnen unter die Hände kam. Holmes brummte etwas auf dem Sofa vor sich hin. Die Polizei sollte sich das als Fingerzeig dienen lassen, sagte er dann. Es ist doch ganz klar, dass... Doch schon hob ich warnend die Hand in die Höhe. Du bist hier, um dich auszuruhen, alter Junge. Lass dich nur um Gottes Willen in keine neue Untersuchung ein, solange deine Nerven noch ganz zerrüttet sind. Holmes warf dem Obersten einen drolligen, entsagungsvollen Blick zu und zuckte die Achseln, worauf sich die Unterhaltung wieder in minder gefährliche Bahnen bewegte. Es war indessen vom Schicksal bestimmt, dass alle ärztliche Vorsicht vergebens sein sollte. Schon am nächsten Morgen drängte sich uns das Problem von selbst auf, und wir konnten es nicht länger unberücksichtigt lassen. Unser Landaufenthalt erhielt dadurch eine Bedeutung, die kein Mensch vorausgesehen hätte. Wir saßen noch beim Frühstück, als des Obersten Hausmeister mit Hintansetzung jeder Förmlichkeit ins Zimmer gestürzt kam. »Haben Sie schon gehört, Herr?« stieß er keuchend heraus. »Was bei den Cunninghams geschehen ist?« »Wieder ein Einbruch?« rief der Oberst und hielt seine Kaffeetasse, die er eben zum Munde führen wollte, unbeweglich in der Luft. »Nein, ein Mord!« »Wahrhaftig? Wer ist denn tot? Der Friedensrichter oder sein Sohn?« »Keiner von beiden, sondern Wilhelm, der Kutscher. Mitten durchs Herz geschossen. Konnte keinen Laut mehr von sich geben. Wer hat ihn denn erschossen?« »Der Einbrecher. Er floh wie ein Pfeil davon und ist entkommen. Wilhelm kam gerade dazu, als der Kerl das Vorratskammerfenster eindrückte. Während er seines Herrn Eigentum rettete, fand er selbst den Tod.« »Wann war das?« »Letzte Nacht, Herr, gegen 12 Uhr.« »Wir werden gleich nachher hinübergehen, um uns näher danach zu erkundigen«, sagte der Oberst und frühstückte gelassen weiter. »Eine abscheuliche Geschichte«, fuhr er fort, als der Hausmeister sich entfernt hatte. »Der alte Cunningham ist ein recht braver Mann und der angesehenste Gutsbesitzer von Reigate. Er wird sich die Sache schrecklich zu Herzen nehmen, denn der Kutscher ist seit Jahren in seinem Dienst und hat sich immer gut gehalten. Offenbar waren es dieselben Schurken, die bei Acton eingebrochen sind. Wo sie die merkwürdige Auswahl von Gegenständen gestohlen haben?« sagte Holmes nachdenklich. »Jawohl.« »Hm. Möglich, dass es die einfachste Sache von der Welt ist. Aber auf den ersten Blick scheint es doch sonderbar, meinen Sie nicht auch? Diebe, die in Landhäusern einbrechen, pflegen sonst den Schauplatz ihrer Taten zu verändern und nicht innerhalb weniger Tage bei 2 Nachbarn einen Besuch abzustatten. Als Sie gestern Abend von Vorsichtsmaßregeln sprachen, fuhr mir der Gedanke durch den Kopf, dass dieser Bezirk für den Augenblick wahrscheinlich so sicher vor den Räubern sei wie kein anderer. Ein Beweis, dass ich noch immer viel zu lernen habe. Vermutlich ist der Dieb ein Ortsangehöriger, sagte der Oberst. Das erklärt auch, warum er sich gerade Acton und Cunningham ausgesucht hat, die beiden größten Grundbesitzer der Gegend. Auch die reichsten? Von Haus aus ja. Aber sie haben jahrelang miteinander im Prozess gelegen und sind dabei tüchtig geschröpft worden. Der alte Acton erhebt Ansprüche auf Cunninghams halbes Gut und die Advokaten haben mit beiden Händen zugegriffen. Wenn der Dieb von hier ist, wird man ihn ohne Schwierigkeit fangen können, äußerte Holmes und gähnte dazu. Ich weiß schon, was du sagen willst, Watson, aber sei nur ruhig, ich mische mich nicht hinein. In diesem Augenblick riss der Hausmeister die Tür auf. »Polizeiinspektor Forster«, meldete er. Der Beamte, ein junger Mann mit klugem, durchdringendem Blick, trat rasch ein. »Guten Morgen, Herr Oberst«, sagte er. »Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Mir wurde gesagt, Herr Holmes aus der Baker Street sei hier.« Der Oberst machte eine Handbewegung nach meinem Freunde hin und Forster verbeugte sich. Wir glaubten, sie würden es vielleicht der Mühe wert erachten, mit hinüberzukommen. Das Schicksal erklärt sich gegen dich, Watson, sagte Holmes lachend. Wir sprachen gerade von der Angelegenheit, als Sie kamen, Herr Inspektor. Vielleicht berichten Sie uns noch einige Einzelheiten. Die Art, wie er sich bei diesen Worten in den Stuhl zurücklehnte, war mir wohl bekannt. Ich sah ein, dass jeder Widerspruch nutzlos sein würde und ich der Sache ihren Lauf lassen müsse. Der Einbruch bei Acton ist ganz unaufgeklärt geblieben. Aber diesmal fehlt es uns nicht an Anhaltspunkten und es handelt sich ohne Zweifel um den nämlichen Verbrecher. Der Mann ist gesehen worden. Wirklich? Ja, gewiss. Aber nachdem er den Schuss abgegeben hatte, der dem armen Wilhelm Kirwan das Leben kostete, ist er entflohen wie ein gehetztes Wild. Herr Cunningham sah ihn aus dem oberen Schlafstubenfenster und seinen Sohn Alec vom Hausflur aus. Um 11:45 ist der Lärm entstanden. Der alte Cunningham war gerade zu Bett gegangen und Herr Alec saß im Schlafrock da und rauchte noch eine Pfeife. Beide hörten den Kutscher Wilhelm nach Hilfe rufen. Herr Alec lief hinunter, um zu sehen, was es gäbe. Die Hintertür stand offen, und als er am Fuß der Treppe war, sah er draußen zwei Männer, die miteinander rangen. Da fiel ein Schuss, der eine Mann sank zu Boden, der Mörder aber stürzte durch den Garten und sprang über die Hecke. Cunningham sah noch vom Fenster aus, wie der Kerl die Landstraße erreichte, dann verlor er ihn aus dem Gesicht. Herr Alec blieb bei dem Sterbenden, um zu versuchen, ob noch Hilfe möglich sei. Und so hatte der Bösewicht Zeit zu entkommen. Wir wissen nur, dass es ein mittelgroßer Mann war, der einen dunklen Anzug trug. Von seinem Äußern ist sonst nichts bekannt. Doch wird eifrig nach ihm gefahndet, und wenn er nach auswärts geflohen ist, werden wir ihn bald haben. Wie kam jener Wilhelm dorthin? Hat er vor seinem Tode nichts ausgesagt? Kein Wort. Er wohnte mit seiner Mutter im Pförtnerhäuschen und war dem Herrn treu ergeben. Wir glauben, er habe noch einmal nachsehen wollen, ob alles im Hause auch sicher und wohl verwahrt sei. Seit dem Einbruch bei Acton war jedermann stets auf seiner Hut. Der Räuber muss gerade die Tür erbrochen haben. Das Schloss war gesprengt, als Wilhelm hinzukam. Hat Wilhelm nichts zu seiner Mutter gesagt, ehe er fortging? Sie ist alt und taub. Man kann wenig aus ihr herausbekommen. Der Schreck hat sie halb blödsinnig gemacht, doch sagt man, sie sei nie recht klar im Kopfe gewesen. Etwas sehr Wichtiges muss ich Ihnen noch zeigen. Hier, sehen Sie. Er nahm einen Fetzen Papier aus seinem Taschenbuch und glättete ihn auf dem Knie. Dies hier fand ich in des Toten Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Er scheint von einem größeren Blatt abgerissen zu sein. Um dieselbe Stunde, die dort erwähnt ist, ereilte den armen Menschen sein Schicksal. Der Mörder wird ihm wohl den Zettel entrissen haben, oder er selbst hat die Ecke von einem Blatt abgerissen, das der Mörder in der Hand hielt. Es sieht fast aus, als habe man ihn zu einer Zusammenkunft bestellt. Holmes nahm das beschriebene Papier zur Hand, von dem wir hier einen Abdruck geben. Es handelt sich um eine abgerissene Ecke eines Papierblattes, auf dem 4 Zeilen Schrift zu lesen sind. Die erste Zeile lautet 11:45. Die zweite Zeile lautet, wo Sie etwas erfahren. Die dritte Zeile lautet, und vielleicht. Die vierte Zeile lautet, von. Falls es sich um ein Stelldichein handelte, fuhr der Inspektor fort, so ist die Annahme nicht ausgeschlossen, dass Wilhelm Kirwan trotz seines ehrlichen Rufes mit dem Dieb unter einer Decke gesteckt hat. Er kann ihn hier getroffen, ihm vielleicht geholfen haben, die Tür aufzubrechen, und dann sind sie miteinander in Streit geraten. Die Schrift ist außerordentlich interessant, sagte Holmes, der sich ganz in die Betrachtung des Papiers vertieft hatte. Es wird der Sache nicht so leicht auf den Grund zu kommen sein, wie ich dachte. Er vergrub nun den Kopf in beide Hände, und der Inspektor lächelte, als er sah, welchen Eindruck sein Kriminalfall auf den berühmten Londoner Spezialisten machte. Ihre letzte Bemerkung, fuhr Holmes nach einer Weile fort, dass möglicherweise zwischen dem Diebe und dem Kutscher ein Einverständnis bestanden haben kann und er durch diesen Zettel an den Ort bestellt wurde, ist sehr scharfsinnig und keineswegs zu verwerfen. Aber jene Schriftzüge lassen noch eine andere, er hielt sich abermals die Hand vor die Augen und versank in tiefes Nachsinnen. Als er wieder aufblickte, bemerkte ich zu meinem Erstaunen, dass seine Wangen gerötet waren und sein Auge so lebhaft funkelte wie vor der Krankheit. Mit verjüngter Tatkraft sprang er empor. »Wisst ihr was?« rief er. »Ich möchte mir gern in aller Ruhe einen kleinen Einblick in den Fall verschaffen. Er fesselt mich ungemein. Wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Oberst, überlasse ich Ihnen einstweilen meinen Freund Watson und begleite den Inspektor nach dem Tatort, um mich zu überzeugen, ob ein paar Dinge, die mir eben eingefallen sind, auf Wahrheit beruhen. In einer halben Stunde bin ich wieder da.« Es vergingen fast anderthalb Stunden, dann kehrte der Inspektor allein zurück. »Herr Holmes spaziert draußen im Felde auf und ab«, sagte er. »Sein Wunsch ist, dass wir alle vier zusammen nach dem Hause gehen. Zu Herrn Cunningham?« »Jawohl.« »Weswegen?« Forster zuckte die Achsel. »Ich weiß es nicht genau. Unter uns gesagt, glaube ich, dass Herr Holmes seine Krankheit noch nicht völlig überwunden hat. Er ist schrecklich aufgeregt und gebärdet sich ganz sonderbar.« »Fürchten Sie nur nichts«, sagte ich. »Meist habe ich noch immer gefunden, dass Methode in seiner Tollheit war.« »Mancher dächte vielleicht, es sei Tollheit in seiner Methode«, brummte der Inspektor, »aber er scheint mit Feuereifer ans Werk zu gehen. Wir wollen ihn lieber nicht aufhalten, wenn es Ihnen recht ist, Herr Oberst.« Die Hände in den Taschen, den Kopf auf die Brust gesenkt, schritt Holmes draußen auf und ab. »Die Sache wird immer interessanter«, sagte er. »Dein Ausflug aus Land, Watson, ist über alles Erwarten gelungen. Ich hätte mir keinen schöneren Morgen wünschen können.« »Sie haben den Schauplatz des Verbrechens in Augenschein genommen, wie ich höre«, sagte der Oberst. »Ja, wir sind zusammen auf Kundschaft ausgezogen, der Inspektor und ich. Mit Erfolg? Wenigstens haben wir mancherlei erfahren. Ich kann Ihnen das unterwegs erzählen. Zuerst besichtigen wir die Leiche des Unglücklichen. Er ist durch einen Pistolenschuss getötet worden, ganz wie man uns berichtet hat. Zweifelten Sie denn daran? Man tut immer gut, alles selbst zu untersuchen. Unser Gang war durchaus nicht vergeblich. Wir hatten dann eine Unterredung mit Herrn Cunningham und seinem Sohn, die mir genau die Stelle bezeichnen konnten, wo der Mörder auf der Flucht durch die Gartenhecke gebrochen war. Das interessierte mich sehr. Natürlich. Dann suchten wir die Mutter des armen Menschen auf, erfuhren jedoch nichts von ihr. Sie ist sehr alt und ganz kindisch. Und zu welchem Ergebnis kamen Sie bei Ihren Ermittlungen? Zu der Überzeugung, dass wir es mit einem eigenartigen Verbrechen zu tun haben. Vielleicht trägt unser jetziger Besuch dazu bei, das Dunkel zu lichten. Nicht wahr, Herr Inspektor? Sie sind doch auch meiner Meinung, dass der abgerissene Zettel in des Ermordeten Hand, auf dem seine Todesstunde verzeichnet ist, die allergrößte Wichtigkeit hat? Mich dünkt, er sollte uns Aufschluss über die Tat geben können. Das tut er auch. Kein anderer Mensch hat ihn geschrieben, als der, welcher Wilhelm Kirwan zur Nachtzeit an den verhängnisvollen Ort bestellte. Aber wo ist das fehlende Stück des Papiers hingekommen? Ich habe überall auf dem Erdboden gesucht, in der Hoffnung, es zu finden, versetzte der Inspektor. Jemand hat es dem Toten aus der Hand gerissen. Es verdächtigte ihn, er musste es haben. Dann hat er es wahrscheinlich in die Tasche gesteckt, ohne zu bemerken, dass die Leiche noch eine Ecke in der Hand behielt. Wenn wir uns das abgerissene Stück verschaffen könnten, wäre gewiss ein großer Schritt zur Lösung des Rätsels getan. Ja, aber wie kann man die Taschen des Verbrechers durchsuchen, bevor man seiner Person habhaft geworden ist? Nun, jedenfalls wird man gut tun, sich die Sache zu merken. Noch ein anderer Punkt liegt auf der Hand. Der Zettel ist Wilhelm zugeschickt worden. Wer ihn geschrieben hat, war nicht zugleich der Überbringer, sonst hätte er seine Botschaft wohl mündlich ausgerichtet. Durch wen ist er also abgegeben worden? Oder kam er vielleicht mit der Post? Ich habe mich danach erkundigt, sagte Forster. Wilhelm hat gestern Nachmittag einen Brief durch die Post erhalten. Der Umschlag ist aber nicht mehr vorhanden. Vortrefflich, rief Holmes und schlug dem Polizisten auf die Schulter. Sie haben auch schon mit dem Briefträger gesprochen. Mit Ihnen zu arbeiten ist ein wahres Vergnügen. Da sind wir ja an der Pförtnerwohnung. Kommen Sie, Herr Oberst, ich zeige Ihnen den Schauplatz des Verbrechens. Wir schritten an dem hübschen Häuschen vorbei, das der Ermordete bewohnt hatte, und durch eine breite Eichenallee bis zu dem stattlichen alten Herrenhause. Nach der Landstraße zu war der Garten von einer grünen Hecke umgeben. Holmes und der Inspektor gingen voran. Um die Ecke biegend gelangten wir an die Seitenpforte, wo ein Schutzmann Wache hielt. »Öffnen Sie bitte einmal die Tür«, redete ihn Holmes an. Hier auf der Treppe also stand der junge Cunningham und sah die beiden Männer miteinander ringen, gerade an der Stelle, wo wir jetzt sind. Der alte Cunningham war oben am Fenster, am zweiten links, und sah den Kerl dort hinter dem Busch verschwinden. Sein Sohn ebenfalls. Beide wissen das ganz genau, sie haben sich den Busch gemerkt. Dann lief Herr Alec zu dem Verwundeten und kniete neben ihm. Der Boden ist sehr hart, man findet keine Spuren mehr, an die man sich halten kann. Während Holmes noch sprach, kamen zwei Männer vom Gartenpfad her um die Hausecke. Ein ältlicher Herr mit stark gepfurchtem, ausdrucksvollem Gesicht und Augen, die tief in ihren Höhlen lagen, und ein junger Mensch, dessen modische Kleidung und heiteres, unbekümmertes Wesen zu dem traurigen Geschäft, das uns hergeführt hatte, schlecht zu passen schien. »Noch immer auf der Suche«, sagte er zu Holmes gewendet, »ich glaubte, ihr Londoner kämet nie in Verlegenheit. So sehr schnell scheint ihr mir die Sache doch nicht abzumachen.« »Man muss uns nur etwas Zeit lassen«, erwiderte Holmes gutmütig. »Ja, die wird wohl vonnöten sein«, fuhr der junge Cunningham fort. »Mich dünkt, es ist auch nicht die geringste Spur vorhanden. Nur einen Faden haben wir«, fiel der Inspektor ein. »Wir glauben, dass, wenn sich entdecken ließe, aber um Himmels Willen, Herr Holmes, was fehlt Ihnen?« Die Züge meines armen Freundes hatten urplötzlich einen entsetzlichen Ausdruck der Qual angenommen. Sie verzerrten sich krampfhaft, seine Augen rollten wild umher, und unter dumpfen Stöhnen sank er um mit dem Gesicht auf dem Boden. Zu Tode erschrocken über diesen unerwarteten, schweren Anfall, trugen wir Holmes in die Küche, wo er, in einen Armstuhl zurückgelehnt, mehrere Minuten lang mühsam Atem holte. Endlich erhob er sich wieder und stammelte eine verwirrte Entschuldigung wegen seiner Schwäche. »Watson kann Ihnen sagen, dass ich soeben erst von schwerer Krankheit genesen bin«, fügte er als Erklärung hinzu. »Solche plötzlichen Nervenanfälle kommen bei mir bisweilen vor.« Ende von Abschnitt 5.